alle sehen. Alle Hände gehen nach oben. Was ist los? Was ist das? Ja, was ist los? Wir brauchen Bass!